Querfunk. Freies Radio Karlsruhe. Schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Diesem Untertitel werden wir heute in ganz besonderem Maße gerecht. Denn heute geht es um das Folgende: It is wie it is. Oder wie Maggie Thatcher zu sagen pflegte: There is no such thing as society. Thema heute: die unsichtbare Hand, die zweite Natur, das automatische Subjekt. Die bürgerliche Gesellschaft bietet sich da und inszeniert sich als das Normale, das nicht weiter Erklärungsbedürftige, als naturgegeben, alternativlos. Gerhard Stapelfeld wird in einem Vortrag von 2013 nachzeichnen, wie sich dieses Selbstbild und Wunsch wie auch Trugbild historisch-philosophisch über die vergangenen Jahrhunderte entwickelt hat. Einst arbeitete die bürgerliche Philosophie, namentlich die Aufklärung des 18. Jahrhunderts, den Wesenunterschied der Begriffe Natur und Gesellschaft heraus, noch bevor sich vor allem im 19. Jahrhundert die Einzelwissenschaften als solche konstituierten. In dem Maße, wie sich diese Philosophie und ihr Freiheitsversprechen in Ideologie transformierte, wurde die gegebene Gesellschaft als Natur verklärt. Wissenschaft verengte sich ihrerseits auf positivistische Erkenntnis. Wir runden den Vortrag Gerhard Stapelfelds ab mit einem kürzeren, aber prägnanten Traktat von Gerhard Scheidt, der abermals dem Rätsel jener zweiten gesellschaftlichen Natur nachspürt, dem automatischen Subjekt. Sein Essay von 2015 heißt dann auch Das automatische Subjekt und der Wahn der Subjekte. Und damit sind es der Metaphern schon vier, mit denen es immer wieder versucht wurde, die ominöse Selbstläufigkeit der bürgerlichen Gesellschaft auf den Begriff zu bringen. Die schon in der Antike thematisierte zweite Natur der Menschen, später jene unsichtbare Hand des Marktes, diese List der Vernunft, schließlich das automatische Subjekt der kapitalistischen Verwertung. Dabei war die Theorie doch so schön, so elegant. Demnach synthetisiert sich das konforme Handeln der atomisierten Einzelnen in gesellschaftlichen Resultaten, die über die bornierten Interessen hinausgehen. Die Begriffe der Natur in der Epoche des Liberalismus. Und zwar geht es bei dieser Epoche um die Zeit etwa zwischen, also sehr ungefähr am Anfang, etwa zwischen 1756, 1763, das ist das Ende des Englisch-Französischen Krieges um Nordamerika, bei dem sich England endgültig etabliert hat als führende Wirtschaftsmacht, um die industrielle Revolution, etwa dieselbe Zeit, etwa um 1765, die politischen Revolutionen USA 1776, Frankreich 1789 und Lateinamerika ungefähr 1810, 1820. Das wäre der Anfang. Und das Ende kann man sehr gut datieren. Das gibt es also in der Geschichte, glaube ich, relativ selten. Die große Depression von 1873 bis 1879 ist dann die Krise, die in den Imperialismus führt. Also es geht ungefähr um dieses Jahrhundert zwischen 1760, 1770 und 1870, 1873. In dieser Epoche von Naturwissenschaften spricht, dann wird es schwierig, weil über Naturwissenschaften in dieser Epoche es nicht die herausragenden Ereignisse gibt, die es kurz danach gibt, also kurz nach 1873. Nach 1873 haben wir die zweite industrielle Revolution und das ist die erste industrielle Revolution, die systematisch Wissenschaften, Sozial- und Naturwissenschaften in Technik, in Sozial- und Naturtechnik übersetzt. Da gibt es also die berühmten vielen Erfindungen von Haushaltsgeräten bis zum Flugzeug und der elektrischen Glühbirne und ähnliches. Und im Bereich der Sozialwissenschaften bilden sich dann die Fachwissenschaften heraus, die in Technik umsetzbar sind. Das heißt also im engeren Sinne dann die Betriebswirtschaftslehre, Organisationssoziologie, auch Stadtplanung. Aber in dieser Epoche, um die es hier geht, ist das eher wenig. Das, was man hier vor allen Dingen hat, sind Naturbegriffe, die schwer nachvollziehbar sind teilweise, weil sie den heute geläufigen Denkgewohnheiten etwas entgegengehen. Das, was hier neu ist und was ich erstmal überhaupt als neu herausstellen möchte, ist, dass im Jahre 1725 ein italienischer Sozialphilosoph, würde man vielleicht heute sagen, die systematische Unterscheidung gemacht hat, erstmals in der Deutlichkeit, man müsste differenzieren zwischen der gesellschaftlichen Welt einerseits und der Welt der Natur andererseits, also zwischen Gesellschaft und Natur. Das ist vorher nicht so. Und dann hat er hinzugefügt, dass die gesellschaftliche Welt schwerer zu erkennen sei als die Welt der Natur, obwohl die Menschen sie gemacht hätten. Man kann sich ganz einfach überlegen, unter welchen Bedingungen ist die gesellschaftliche Welt überhaupt ein Thema und wann muss sie überhaupt erkannt werden? Machen wir die Geschichte nicht jeden Tag? Und die Antwort, die Giambattista Vico 1725 gibt, ist, dass er sagt, die Menschen haben die Geschichte gemacht, aber ohne Willen und Bewusstsein. Und wenn wir dies erkennen wollen, dann geht das nur mittels der Reflexion, also das ist eine Metapher, die den Spiegel betrifft. Man könnte auch auf Deutsch Spekulation sagen, das bedeutet ja fast dasselbe. Das heißt, es geht darum, einen unbewussten Geschichtslauf ins Bewusstsein zu bringen. Aber das Entscheidende, worum es mir erstmal geht, ist diese Trennung zwischen gesellschaftlicher Welt und Welt der Natur. Und die Frage, was daran neu ist. Was an dieser grundlegenden Unterscheidung zwischen gesellschaftlicher Welt und Welt der Natur neu ist. Wenn man in die Geschichte der Philosophie guckt, dann hat man es zuerst zu tun mit Philosophen, die in irgendeiner Weise über die Physis reflektieren. Und der erste, von dem Cicero später sagt, er hätte die Philosophie ins Haus eingeführt, in die Polis eingeführt, gewissermaßen eine Sozial- und Moralphilosophie gemacht und sich um die Physis, ist zu seiner Zeit dann auch gewürdigt worden, nicht so wirklich mehr gekümmert hat. Das war Sokrates, aber vorher ging es immer um die Physis. Nun ist das so mit dieser Physis, und das macht die alten Texte schwer übersetzbar, dass es da um Natur, wie man es übersetzt, eigentlich in irgendeinem modernen Sinne überhaupt nicht geht. Also diese Natur, um die es da geht, ist erstmal nach Thales von Göttern voll. Es ist also alles göttlich. Man muss einfach gucken, was Homer über den Trojanischen Krieg schreibt, um die Kämpfe zwischen Menschen und zum Beispiel dem Fluss Germanros und dass dort die Winde wehen und die Erde bebt und so. Und das sind alles Subjekte im Sinne von Göttern. Die Naturgesetze werden auch ausgedrückt im ersten Fragment, das also wörtlich überliefert ist, von Anaximander aus Ionien. Da wird das Naturgesetz ausgedrückt als ein Verhältnis der Schuld, also als eine moralische Kategorie, und da geht es nicht um Kausalität oder Ähnliches. Also es ist eine subjektive Natur, die aktiv ist. Der Mensch taucht da eigentlich nur als Mikrokosmos auf, als unselbstständiges Element und so weiter. Und da geht es soweit immer, richtigerweise muss man sagen, um Physis, aber das hat mit Natur eigentlich nichts zu tun. Wenn man zum Beispiel guckt in das berühmte Lehrgedicht des Parmenides, ungefähr 500 vor Christus, da geht es um die Frage der Wahrheit und der Identität und was die Identität ist. Und es gibt verschiedene Bilder dafür, also Kreise, Kugeln und Ähnliches. Und das ist immer eine von Göttern offenbarte Weisheit. Man kann sie auch gar nicht erkennen. Dann gibt es die Wiedergeburt der Antike. Also das, was man im 19. Jahrhundert die Renaissance nennt. Also Rinascitat zu der Zeit, das ist der zeitgenössische Ausdruck in der Kunstgeschichte dann zum ersten Mal so verwendet, die Wiedergeburt der Antike. Da taucht auch der Begriff der Natur auf, und das macht da auch deutlich, warum immer noch eine Trennung zwischen gesellschaftlicher Welt und Welt der Natur, Subjekt, Objekt, gar nicht auftritt. Also das Neue ist gegenüber der Antike, dass hier erstmals der Mensch sich anmaßt in der italienischen Renaissance-Philosophie, dass er zu Gott aufsteigen kann und die Schöpfung Gottes selbst erkennen kann und die Schöpfung nicht nur nachschöpfen, sondern unter Umständen sogar übertreffen kann. Das heißt, die Welteinheit liegt immer noch in Gott und die Natur ist immer noch göttlich, aber dieses Göttliche ist jetzt dem Menschen erstmal zugänglich. Er kann seine Welt und sich selbst erschaffen. Und der Renaissance-Philosoph, der das besonders stark ausgedrückt hat, 1486, war Giovanni Pippo aus der Nähe von Florenz. Da kommen alle großen Geister der Zeit bekanntlich her. Und da ist also dieser Aufstieg des Menschen zur Gottesebenbildlichkeit dargestellt als die Würde des Menschen. Er kann jetzt die Welt erkennen. Und der Übersetzer dieses Giovanni Pippo ist Thomas Morus, der hat das ins Englische übersetzt aus London und hat daraus die Konsequenz gezogen, der Mensch kann seine eigene Welt erschaffen, nämlich sein Büchlein über den Staat Utopia von 1515. Da taucht Natur eigentlich auch nicht wirklich auf. Natur in der Zeit taucht auf in einer Wissenschaft, die wir heute nicht Wissenschaft nennen würden, nämlich in der bildenden Kunst. Und die göttlichste aller Künste ist die Zeichnung. Laut Leonardo vor allen Dingen, der sie so würdigt in seinen Büchern über die Malerei. Und da werden Naturstudien und Technikstudien gemacht. Die Technikstudien, das kann man wirklich sagen, die kennen wir irgendwie alle. Also die Bilder hat jeder mal gesehen, völlig erstaunlich. Aber die Naturstudien sind da gewissermaßen gemalte, gezeichnete Wissenschaft. Also Anatomie des Menschen. Er berichtet dann, wie er nachts in Leichenhäusern die Leichen seziert. Wie er also alles feinsäuberlich auseinandernimmt, wie er sich geekelt hat, dann von links und rechts und oben und unten die Leichen auseinandergenommen hat, gezeichnet hat und so weiter. Also richtige Naturstudien. Und hat auch das Auge seziert, weil das Auge ist zu der Zeit ungemein wichtig für die bildende Kunst, weil man zum ersten Mal jetzt wissenschaftlich, deshalb auch die göttliche Wissenschaft, den Raum mathematisch, geometrisch rekonstruiert, und zwar immer aus dem Fluchtpunkt heraus. Das ist die Revolution schlechthin. Gibt es das erste Bild in einer Florentiner Kirche und konstruiert nach der Vorgabe des Architekten Brunelleschi und gemalt vom Maler Masaccio. Und dieser Fluchtpunkt wird definiert durch den Augenpunkt, deshalb ist Leonardo an der Anatomie des Auges interessiert, und wird also durch den Augenpunkt des Betrachters bestimmt, und in diesem laufen alle Linien zusammen. Das heißt also, wenn man eine Straßenansicht macht oder eine Raumansicht, alles in diesem Punkt. Und der Punkt ist, könnte man denken, weil es der Augenpunkt ist, also wenn man das eine Auge schließt, mit dem anderen Auge, man darf nicht mit zwei Augen sehen, dann geht es nicht mehr. Dann denkt man, also dieser Augenpunkt, der verkehrt dieses Verhältnis zwischen Natur und Subjekt, Individuum, weil es ja das Subjekt ist, das den Augenpunkt definiert. Es ist aber falsch gedacht. Leonardo beschreibt diesen Fluchtpunkt so, in Analogie zu einem antiken Philosophen, nämlich Empedokles. Der hat ungefähr um 430 vor Christus geschrieben. Und der beschreibt das so, und Leonardo beschreibt das ganz genau so, und Thomas Hobbes 100 Jahre später auch ganz genau so. Die Dinge sind subjektiv aktiv, die Natur. Und die sendet Bilder aus, und die Bilder würden überall in der Luft vorhanden sein, und man würde es daran merken, dass wenn man irgendwo den Spiegel hinhielte, man die Dinge sehen könnte. Das heißt, die Dinge senden Bilder, Urbild, Abbild, Bilder aus, und diese Bilder gelangen ins Auge, und Leonardo hat sich gefragt, und wo bleiben die dann? Aber das ist sein Interesse am Auge, nicht, dass das Auge den Fluchtpunkt definiert, sondern dass alles im Auge zusammenläuft, aber die Natur ist aktiv. Das heißt, die Natur ist nicht Objekt, sondern Subjekt. Die Natur ist göttlich. Und wenn man diese Natur erkennt und daraus technische Artefakte macht, dann macht man das zu der Zeit nicht. Das ist ja immer das Erstaunliche, wenn man Leonardos Erfindungen alle sieht, die man ja auch herstellen kann, und das wurde ja auch gemacht und das funktioniert sogar, dass man sich fragt, also warum, Gottes Willen, ist das nicht irgendwie ökonomisch verwertet worden. Das ist aber überhaupt gar nicht das Interesse. Das Interesse hat man gar nicht. Sondern es geht darum, dass diese technischen Artefakte der Versuch sind, die göttliche Schöpfung zu begreifen und zu rekonstruieren. Und es geht nur um die Gotteserkenntnis und nicht um die Beherrschung der Natur im ökonomischen Interesse. Es ist eine reine Gotteserkenntnis und gar nichts anderes. Leonardo ist ungefähr um 1500 plus minus 20 Jahre, also 1590 ist er gestorben. Und man kann also das Interesse, was an der Herstellung oder an der Naturerkenntnis hängt und an der Herstellung technischer Artefakte nochmal 1620 sehen. Beim englischen Begründer des englischen Empirismus Francis Bacon. Und zwar gibt es von ihm einmal eine Methodenschrift, eine ganz berühmte, das ist so analog zu René Descartes aus Frankreich, der den Rationalismus begründet und er den Empirismus. Der eine beginnt vom Satz, ich denke, also bin ich, und der Francis Bacon beginnt bei der Natur und leitet induktiv daraus ab, während der andere macht die Deduktion. Und bei dieser Induktion ist jetzt die Frage, wie kommt man von Einzelnen auf allgemeine Gesetze? Es muss also in dem Einzelnen etwas drinstecken. Das, was drinsteckt, drückt Francis Bacon so aus, die Natur, die wir beobachten, ist immer schon göttliche Natur. Das ist wörtlich. In der Natur steckt, weil sie göttliche Schöpfung ist, etwas Göttliches und wir erkennen daran göttlich-subjektives. Es ist keine objektive Natur. Und deshalb gibt es ein zweites Büchlein, das ist gewissermaßen der Nachfolgetext 100 Jahre später zu Moros Utopia. Das ist von Francis Bacon, Neu-Atlantis, also in Analogie zu Platon. Und in diesem Neu-Atlantis geht es also um Segler, die auf einer Insel landen, der Weise, die alle Welt kennen, aber niemand kennt sie. Und diese Insel Neuatlantis empfängt dann Segler, die von außen kommen und dahin zufällig betrieben werden. Und es gibt dann ein Haus der Weisen. Und in diesem Haus der Weisen werden den Segler nach einigen Tagen der großen Gastfreundschaft, und man ahnt schon, die bürgerlichen Utopien sind im Anmarsch, wird ihm dann vorgeführt, was man dort erkennt. Und da geht es darum, dass der Mensch die göttliche Schöpfung nachschöpft. Das heißt, dort geht es darum, dass nachkonstruiert wird und nachgeschöpft wird, von Erdbeben über Vögel und sogar der Mensch kann gemacht werden. Aber nicht, um dies technisch zu verwerten, sondern um Gott zu erkennen. Das ist nämlich der höchste Wert auf dieser Insel, die Gotteserkenntnis. Man ahmt die göttliche Schöpfung nach, um Gott zu erkennen und nicht um Kapital zu verwerten. Es ist, diese Natur ist göttlich und nichts anderes, um nichts anderes geht es da. wenn Sie das Buch mal lesen, sehr interessant, dass er alle möglichen umfangreichen Fantasien, was der Mensch erkennen kann und was er nachahmen kann, ist es praktisch das Buch Genesis aus der Bibel und das nochmal aufgeführt. Und das kann der Mensch alles, er ist wie Gott, aber auch nicht mehr. In dem Sinne ist das, was um 1725 bei Giambattista Vico steht, eine wirkliche Revolution, die Trennung von Subjekt und Objekt und Gesellschaft und Natur. Und zum ersten Mal wird die Natur nicht mehr als göttliche, den Menschen entzogene Schöpfung gedacht, wie in der Mythologie, auch nicht als göttliche Schöpfung, die der Mensch erkennen und nachschöpfen kann, sondern zum ersten Mal wird die Natur objektiviert. Und deshalb ist diese in der Philosophie vollzogene Trennung analog zur industriellen Revolution, das heißt zur wissenschaftlichen Naturerkenntnis im Interesse der Verwertung. Letzteres gilt aber mit Einschränkung. Wenn man von der ersten industriellen Revolution spricht, dann spricht man von der Epoche des Liberalismus und zwar in ihrer ersten Phase. Und die erste Phase geht ziemlich genau bis zur Krise 1847 und zur Revolution 1848. Führende Land ist England. Und da gibt es um diese Zeit zwei herausragende Ereignisse, die den endgültigen Durchbruch des Liberalismus darstellen. Das eine ist die Aufhebung der Korngesetze, das heißt also Freihandel im Bereich der Rohstoffe des Getreides. Und das zweite, dadurch hat England sich die Böden der Welt angeeignet. Und das zweite ist die Aufhebung eines alten Gesetzes des vormaligen Handelskapitalismus, der sogenannten Navigationsakte, die mal geregelt hat, wie die englische Politik, die englische Ökonomie so steuert, dass möglichst viel Waren exportiert und möglichst wenig importiert werden. Und diese erste Phase, in dieser ersten Phase, also wo die industrielle Revolution beginnt, da kann man wirklich nicht sagen, dass mit der einen Ausnahme der Eisenbahn, dass dort Wissenschaft in Technik umgesetzt wird. Wenn man guckt, wer dort die kleine Spinnmaschine oder den Webstuhl entwickelt hat oder ähnliche Dinge, dann geht es erstmal um relativ kleine Maschinen mit großer Wirkung. Mit großer Wirkung in dem Sinne, dass eine Maschine mehrere 10 Arbeitskräfte ersetzt. Man braucht aber nicht viel Kapital dafür. Es reicht also eine Hypothek, die aufgenommen wird auf Grundeigentum und dann ist das zu machen. Aber es geht nicht wirklich um Umsetzung von Wissenschaft und Technik. Und es geht dann hier in diesem Bereich, daran kann man auch sehen, wie begrenzt die industrielle Revolution im wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Sinne ist. Es geht nicht um die Herstellung von Produktionsmitteln, wie gesagt, immer die Eisenbahn mal ausgenommen. Aber die Eisenbahnrevolution kommt auch jetzt nach 1850, richtig. Es geht vor allen Dingen um Konsumwaren und dann im genauen Sinne um Stoffe. Also es geht um Wolle, Baumwolle, Leinen und Seide. Und wie wenig dort durch Wissenschaft und Technik, durch Produktionsmittelentwicklung die Arbeitsproduktivität forciert wird, kann man auch daran sehen, männliche Handwerker werden ersetzt durch Frauen und noch mehr durch Kinder. Das ist wichtig. Dann ist wichtig daran, wie der sogenannte, von Marx sogenannte Mehrwert produziert wird, nämlich nicht durch Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit zur Reproduktion der wahre Arbeitskraft, also nicht durch Entwicklung der Produktionsmittel, sondern durch Ausdehnung der Arbeitszeit, 16, 18 Stunden am Tag und durch das, was man heute Lohnkürzung nennen würde. Also in dieser Hinsicht wird rationalisiert im Sinne von Kapitalakkumulation und alles andere ist zunächst mal dort nicht vorhanden. Das ist dann so ungefähr das, was Marx dann nennt, die Produktion absoluten Mehrwerts. Und ab 1848 etwa, plus minus zwei, drei Jahre, kann man sagen, geht die Rationalisierung über und das Ziel auch nicht mehr auf die Herstellung von Konsumptionsmitteln, sondern von Produktionsmitteln, das heißt auch Schwerindustrie, auf die Produktion von Bergbauprodukten und dann eben auch im großen Sinne, im großen Stil auch um den Ausbau der Eisenbahn in Europa, außerhalb Europas, also vor allem in Lateinamerika, Indien und am Ende des Jahrhunderts ja bekanntlich auch Afrika. Das heißt, dort wird zum ersten Mal dann das gemacht, was Soziologen eine sich selbst industrialisierende Industrie nennen. Das ist ein etwas verquerer Ausdruck, weil man Kapitalismus auf Industriegesellschaft reduziert, aber ist vielleicht als Bild ganz gut, weil dort zum ersten Mal Produktionsmittel rational produziert werden und dadurch dann die Ausbeutungsrate der wahren Arbeitskraft nicht mehr an der Ausdehnung der Arbeitszeit hängt und an der Reduktion der Löhne, sondern dass sogar bei leicht steigenden Löhnen bisweilen und bei Senkung der Arbeitszeit, man fängt dann an 1847 jedenfalls formal die Arbeitszeit in manchen Bereichen auf 10 Stunden zu senken, dass dort in dem Sinne nicht mehr absoluter, sondern relativer Mehrwert produziert wird. Da wird dann in dieser Epoche die Natur nicht mehr betrachtet als etwas, was man um Gottes Willen zu erkennen und nachzuschöpfen hat, sondern objektiviert, der Gesellschaft gegenübergestellt, als Spiegel eigentlich der verselbstständigten gesellschaftlichen Verhältnisse. Und dann eben dadurch, dass sie objektiviert wird, auch gesetzt als Gegenstand der ökonomischen Verwertung, das heißt also der Naturbeherrschung außer dem Menschen und im Menschen selber. Er muss seine eigene Natur beherrschen und unterdrücken. Was hier in zwei Bereichen, über die ich reden wollte, passiert durch dieses Auseinandertreten zwischen Gesellschaft und Natur, ist ökonomisch ein neuer Begriff von Reichtum. Man hat bis 1765 und teilweise darüber hinaus in England, aber dominant vorher im 16., noch mehr im 17. und 18. Jahrhundert die Vorstellung in der englischen Politikökonomie, Reichtum besteht nicht in irgendwelchen Werten, sondern im edlen Metall Geld. Von Thomas Hobbes 1651 gibt es die schöne Formulierung, dass dieses edlen Metall Geld seinen Wert aus dem Material selbst hat. Und es geht immer um Silber, etwas weniger um Gold und noch viel weniger um Kupfer. Das, was jetzt auftritt, ist, dass diese Verbindung zwischen gesellschaftlichem Reichtum und Naturstoff aufgehoben wird, in der Differenzierung, dass der Naturstoff als Gebrauchswert von Waren auftritt und das, was hier gesellschaftlicher Reichtum oder das Gesellschaftliche daran betrifft, dass dies etwas ist, was man nicht mehr sich in ein Bild vorstellen kann. Also Adam Smith in der radikalsten Formulierung sagt zu diesem Reichtum, um den es da geht, als Tauschwert, es sei eigentlich nichts anderes als ein abstrakter Begriff, etwas völlig Übersinnliches im Unterschied zum sinnlichen Gebrauchswert. Auf der Ebene der politischen Theorie hat man eine Analogie. Die Verhältnisse werden jetzt auch übersinnlich, abstrakt und wenig anschaulich. Wenn man den Unterschied erkennen will zwischen der vorherigen Epoche des Handelskapitalismus und des Absolutismus und dem Liberalismus, dann ist es ganz hilfreich, sich mal ein Bild anzugucken, nämlich das Titelbild von Thomas Hobbes, Leviathan 1651. Da kann man nämlich den Staat sehen, was man bei der Republik 1762 im Sozialvertrag von Jean-Jacques Rousseau nicht machen kann. Also wenn der ein Titelbild hätte, wäre es weiß. Und zwar ist das Titelbild bei Hobbes mit dem Leviathan so, wie in der Ökonomie mit dem Edelmetall gilt, auf das man empirisch verweisen kann oder man kann es anfassen. Da ist der Leviathan ein König und seine Untertanen bilden seinen Körper. Und damit diese Untertanen sich nicht bekriegen und von außen nicht bekriegt werden können, ist die eine Stütze dieses absoluten Monarchen sein Schwert. Und das andere, was die ganze Gemeinschaft dann integriert, ist der Glaube, also wegen der göttlichen Natur. Und genauso ist auch der Herrscher, der absolute Herrscher, der gewissermaßen verkörpert seine Untertanen oder seine Untertanen sind sein Körper, weshalb auch Anatomen anfangen, sich für Politik und den Staat zu interessieren. Die sind eins. In der Republik von Jean-Jacques Rousseau 1762 und ins Deutsche übertragen von Immanuel Kant gibt es etwas Anschauliches nicht. Die Republik ist die Volonté générale, der allgemeine Wille, und das nennt Kant im Unterschied zur sinnlichen Natur eine übersinnliche, völlig unanschauliche Natur. Es ist völlig unempirisch. Das tritt absolut auseinander. Also diese beiden Bereiche würde ich ganz gerne mal den Prinzipnehmer vortragen. Also auf der einen Seite sagen wir mal nach Smith und auf der anderen Seite nach Rousseau. Das, was Adam Smith zunächst mal konstatiert, ist, dass der Reichtum der Nation nicht mehr ausschließlich im Edelmetall besteht und die Bereicherung nicht im Tausch von Reichtum, Geld gegen Nichtreichtum, Ware besteht, sondern dass die Warenform des Produkts allgemein ist. Und dass der Reichtum der Nation, hat in dem Sinne Marx nachher in berühmter Formulierung zusammengefasst, eine ungeheure Warensammlung sei. Das ist aber nicht Marx' Erkenntnis. Dann ist wichtig hierbei, wenn alles zur Ware geworden ist, das Arbeitsteil nicht produziert und ausgetauscht wird. Und dann ist der dritte Punkt interessant. Also wenn alles zur Ware geworden ist und der Reichtum in der ungeheuren Warensammlung besteht, dann ist Reichtum alles und nichts. Nichts, also man kann nicht sagen, der Reichtum besteht in den Ochsen von Homer oder im Edelmetallgeld, der besteht in keinem anschaulichen Ding. Dieser Reichtum ist abstrakt und in dem Sinne übersinnlich. Und die politische Ökonomie fängt an, sich in Frankreich und dann in England für den Tauschwert der Waren zu interessieren, statt für das Edelmetallgeld, was seinen Wert allein aus dem Material hat. Dieser Tauschwert hat kein Material und das, was Naturstoff ist, steht diesem Tauschwert als Gebrauchswert gegenüber. Dann tauschen sich Ware und Geld, die also beide Waren sind. Das Geld ist nur eine Geldware, gleichermaßen in einem äquivalenten Tausch. Und dann gibt es, treten dabei dann auseinander, weil der Reichtum nun in keinem sinnlichen Ding mehr anschaulich anzufassen ist, auseinander Gesellschaft und Natur, Gesellschaft als Tauschwert. Adam Smith spricht noch nicht von Gesellschaft in dem Sinne, das Wort fällt ohnehin relativ selten. Sondern sagt jetzt, er untersucht den Tauschwert in dem Sinne, dass er die Regeln, die Menschen beim Tausch von Ware gegen Ware oder Ware gegen Geld natürlicherweise beachten. Im Unterschied zum Gebrauchswert, der sich realisiert im Konsum und dadurch Bedürfnisse zu befriedigen sind. Also dieser Tauschwert steht für die von Vico so benannte gesellschaftliche Welt und die Gebrauchswerte als Natur für die Welt der Natur. Und nun kann man bei diesem Gebrauchswert das machen, was ich einleitend vorgetragen habe. Es gibt zum Beispiel einen Texteinführung in die Nationalökonomie von Rosa Luxemburg. Die ist ja nun wirklich kompetent. Und die hat die frühe Ökonomie eine Subsistenzökonomie genannt. Und da scheint es darum zu gehen, dass dies eine Gebrauchswertökonomie ist. Das ist, wenn man es so formulieren würde, wäre es vollständiger Unsinn. Weil dieser Gebrauchswert, um den es hier geht, ist eine vollständig objektivierte Natur. Und die andere Natur ist immer eine subjektivierte göttliche Natur. Man kann vielleicht sagen, Subsistenzökonomie, aber das ist immer eine Projektion, mindestens liberale Auffassung in frühere Epochen. Die frühere Ökonomie ist keine gebrauchswerte Ökonomie in dem Sinne. Also hier tritt die Gesellschaft der Natur gegenüber. Und jetzt ist bei dieser Gesellschaft, die eigentlich nur der Spiegel ist für die Natur, weshalb in den entstehenden Naturwissenschaften gesellschaftliche Verhältnisse auch immer auftreten. Nachher habe ich hoffentlich noch ein bisschen Zeit, das an Charles Darwin klarzumachen, wo Marx und Engels auch zu Recht sagen, und nicht nur die, er hat auf den Galapagos-Inseln den englischen Konkurrenzkapitalismus gewissermaßen entdeckt. Im Tierreich. So, also das sind Spiegelbilder und diese Gesellschaft ist jetzt etwas ganz Merkwürdiges. Wenn sie verselbstständigt ist gegen die Welt der Natur, gegen alles Sinnliche, ist sie auch verselbstständigt gegen die Menschen, von denen Kant in diesem Sinne sagt, es sind die realen Subjekte, also die Menschen, die sinnlich existieren und nicht Gott sind. Und diesem gegenüber ist diese Gesellschaft auch verselbstständigt. Und das macht das schwierig, davon zu reden. Man hat also zum ersten Mal im präzisen Sinne das Wort Gesellschaft und analog zum ersten Mal im heute wahrscheinlich eher geläufigen Sinne das Wort Natur. Also als etwas Objektives, was man durch Berechnung beherrschen kann, durch Technik beherrschen kann. Und diese verselbstständigte Gesellschaft steht nun der Natur und der sinnlichen Welt überhaupt gegenüber. Und dass beides auseinandertritt, Gesellschaft und Natur, macht die Epoche des Liberalismus zur Epoche der Aufklärung, weil die göttliche Welteinheit zerbricht. Und wenn in der Antike die Welt von Göttern voll war, ist sie im Liberalismus von Göttern entleert. Da gibt es keinen Gott mehr. Max Weber hat nachher gesagt, der Kapitalismus braucht diese Stütze nicht mehr. Also er braucht kein Luther, kein Calvin, er braucht den Puritanismus nicht mehr, man braucht das nicht mehr. Es ist jetzt die Epoche, wo die Götter, die göttliche Welteinheit zerbricht und das ist das Aufklärerische daran, weshalb die Epoche Anspruch erhebt auf Vernunft. Die Vernunft kann es erkennen, der Mensch erhebt sich nicht mehr zu Gott, um die göttliche Schöpfung zu erkennen. Er kann einfach die Weltkraft eigener Vernunft erkennen und kein Gott ist mehr nötig. In diesem Sinne ist die Verselbstständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse Vernunft, Aufklärung und dann etwas ganz anderes, das zu zahlreichen Metaphern geführt hat. Den Menschen gegenüber verselbstständigt heißt, sie werden jetzt von den Verhältnissen beherrscht. Kann man bei Rousseau nachlesen oder bei Kant oder bei Marx. Die Verhältnisse herrschen, die Vernunft herrscht. Und wenn sie über Menschen herrscht, heißt, dass die Menschen beherrscht werden. Das heißt, dass sie ihnen gegenüber eine entfremdete, unbekannte, bewusstlose Macht ist. Das Wort Bewusstlosigkeit zieht sich einfach immer durch. Die bewusstlos herrschende Vernunft. Das ist paradox, aber das ist so. Sie ist Vernunft im Sinne von Aufklärung über alles Bisherige. Und sie ist bewusstlos herrschend, weil sie auch über die Menschen herrscht. Ich finde, die beste Metapher ist die List der Vernunft von Hegel. Also die bewusstlos herrschende Vernunft. Und dann gibt es für diese Metapher auch eine zweite berühmte Formulierung, die kommt, soweit ich weiß, von Kant, hat Hegel auch genommen und Georg Lukács hat das 1916 in seiner Romantheorie erstmals wieder, nachdem man sich im Marxismus lange nicht dafür interessiert hat, wieder aufgenommen, die zweite, die übersinnliche Natur, während der Gebrauchswert die sinnliche Natur ist. Diese Trennung zwischen übersinnlicher Natur, sinnlicher Natur, List der Vernunft, die übersinnliche Natur in der politischen Ökonomie kennen wir alle, die unsichtbare Hand und die herrscht. Und nun herrscht sie ja nicht physisch. Und weil sie nicht physisch herrscht, funktioniert das nur, indem diese Invisible Hand verinnerlicht wird. Dafür gibt es auch berühmte Metaphern. Also Immanuel Kant 1788 am Ende der Kritik der praktischen Vernunft sagt er, was ich am meisten bewundere, ist der gestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir, mein unsichtbares Selbst. Ganz am Ende, glaube ich, dritte, letzte Seite. Und bei Adam Smith gibt es diese Metapher mit der Invisible Hand, die Theorie der ethischen Gefühle. Da ist es die Invisible Hand nicht gewissermaßen auf dem Markt, sondern in mir, die Invisible Hand als moralisches Gesetz in mir. Wenn Sie Freud mal gelesen haben, das ist das Über-Ich. Das sind die Invisible Hand, also diese unsichtbare, bewusstlos über uns herrschende Vernunft, die uns auch unterdrückt und die auch die innere Unterdrückung leistet, die eigene Unterdrückung unserer Triebnatur, gewissermaßen als Analogie zur Beherrschung der Natur außer uns. Und dieser Gebrauchswert dann als sinnliche Natur dem gegenübergestellt. Das Ganze ist jetzt, ich mache mal einen relativ großen Sprung, ein Problem. Das Problem ist immer dasselbe bei der bürgerlichen Aufklärung und das ist dann immer durch die kritischen Anhänger des Liberalismus wie Hegel oder Marx auch so dargelegt worden. Also diese Entgegensetzung von gesellschaftlicher Welt und Welt der Natur, das macht die bürgerliche Aufklärung aus. Also immer das Denken entgegensetzen. Und deshalb glaubt man auch zu der Zeit, dass alle bisherige Geschichte als Gewaltgeschichte überwunden ist und im Gegensatz dazu jetzt das Reich der Freiheit ausbricht. Und im Gegensatz dazu zur bisherigen Geschichte, der Mensch sich auf den Kopf stellt und die Wirklichkeit mit diesem erbaut und so weiter. Also immer dieses Denken entgegensetzen. Kann man sich gut vorstellen, vor allen Dingen, weil ich eben gesagt habe, Freud verinnerlichte Invisible Hand über ich, dass das Denken im Gegensetzen auch bedeutet. Das hat nämlich ein Problem und das stellt sich auch heraus, wenn man diese Texte liest. Und die Autoren, um die es da geht, vor allen Dingen Adam Smith, verzweifeln an dem Problem auch wirklich. Also wenn man Welt der Natur und gesellschaftliche Welt entgegensetzt, und wenn man dadurch immer in Gegensätzen denkt, also die gesellschaftliche Welt gegen das Individuum, Natur gegen Gesellschaft, Öffentlichkeit gegen Privatheit, Staat gegen Ökonomie und so weiter, die jetzige Geschichte gegen die Vorgeschichte, immer diese Gegensätze, dann heißt es, dass man das, beide Gegensätze, und wenn dann vor allen Dingen die Herrschaft der Vernunft, das ist, was den Liberalismus ausmacht als Anspruch, die Vernunft als Gegensatz gegen die sinnliche Welt gesetzt wird, dass sie vorausgesetzt wird. Das heißt, man guckt nicht danach, wo ist die Genese der Vernunft, sondern sie wird gesetzt. Und der Natur entgegengesetzt und wie sich das beides vermittelt, ist nicht vorhanden. Wenn man das Problem darstellt, worum es dabei geht, dann ist, finde ich, ganz hilfreich, wenn Sie Platon die Politeia lesen. Wenn man wissen will, was Dialektik ist, kann man das ja ganz gut lernen. Da gibt es berühmte Gleichnisse, das Linien-, das Sonnengleichnis und das Höhlengleichnis. Und das Liniengleichnis ist das relativ einfachste. Und da wird diesen Zusammenhängen immer bestimmt, was Dialektik sei. Anhand einer Differenz von Verstand und Vernunft, was es in der Schleiermacher Übersetzung, und so ist es auch in die deutsche Philosophie eingegangen, bei Hegel zum Beispiel. Und da wird gesagt, also derjenige, der mit dem Verstand denkt, geht von Voraussetzungen aus und leitet daraus Konsequenzen ab. Und dann sagt Platon, aber von dem, was vorausgesetzt ist, was man nicht rechtfertigen und nicht durchschauen kann, wenn Sie an die Liste der Vernunft denken. Daraus kann, weil es bewusstlos vorausgesetzt und einfach nur gesetzt ist, auch weiter nichts kommen an vernünftiger Einsicht. Sodass die Aufgabe der Dialektik darin besteht, auch von Voraussetzungen auszugehen, um hinter sie zurückzugehen und nach der Genese dieses Vorausgesetzten zu fragen. Und erst dann, wenn man die Genese der Vernunft zum Beispiel durchschauen würde, dann würde man das durchschauen, was Marx den kritischen Charakter der Ware nennt, nämlich wenn man etwas bewusstlos voraussetzt, dann erscheint einem die ganze Welt unter dieser bewusstlosen Voraussetzung, und wenn man sagt, ich setze die Vernunft oder den Tauschwert der Waren voraus, ist alles immer schon Tauschwert, und wenn ich in dieser Weise das bürgerliche Subjekt voraussetze, dann passiert das, was Sie bei Smith und Ricardo lesen, der Bogen des naturgeschichtlichen Menschen erscheint als Kapital, der naturgeschichtliche Mensch, den es noch nie gegeben hat, ist der Bürger schlechthin. Der denkt ganz bürgerlich, man projiziert das auf historische Anfänge, auf anthropologische Grundannahmen. Die Natur des Menschen ist, der Mensch ist schon immer ein Bürger gewesen. Und der historische Anfang, den nennt man dann mit der berühmten Metapher den Naturzustand, da ist der bürgerliche Zustand schon immer hineinprojiziert. Und es geht am Ende nur noch darum, das, was der Mensch an sich ist, dies nochmal zu bestätigen durch einen Gesellschaftsvertrag und dies zu sichern. Berühmteste Formulierung ist Jean-Jacques Rousseau im Contrat Social: Der Mensch ist frei geboren, aber überall nicht denken. Und jetzt kommt es darauf an, die ursprüngliche Freiheit durch einen Gesellschaftsvertrag wiederherzustellen, also die Ketten abzustrafen. Das heißt also, was bei dieser Voraus- und Entgegensetzung passiert, ist, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse immer auf die Natur projiziert werden, dass die Vernunft immer auf die Dinge projiziert wird, dass alle Dinge immer schon als Tauschwert erscheinen und dass gar nicht mehr gefragt wird, was ist das eigentlich, das gesellschaftliche Verhältnis? Worin besteht der Tauschwert der Waren? Die einzige Frage, die die Ökonomen umtreibt und wirklich offensichtlich bis zur Verzweiflung getrieben hat, ist die Frage, wie messe ich den, aber nicht, was ist das? Also wenn Sie mal nachgucken wollen, wie sich Verzweiflung bei Ökonomen ausdrückt, die nach irgendetwas suchen, was sie durch gewissermaßen die Modellannahmen, unter denen sie überhaupt die Frage stellen, gar nicht bestimmen können. Das gibt einen Briefwechsel, den Ricardo mit den damals führenden Ökonomen gemacht hat, zwischen ungefähr 1820 und seinem Todesjahr 1823. Und da ist James Mill dabei und Thomas Robert Malthus und ein Herr Torrance, ein Pfarrer, und David Ricardo selber. Und sie haben sich immer darüber unterhalten, wie bekomme ich so einen Maßstab des Tauschwerts. Sie haben nie gefragt, was ist der Tauschwert, sondern wie messe ich den. Das Problem hat sie dermaßen umgetrieben, diese Voraussetzung und die Projektion auf die Dinge, dass Ricardo ein paar Tage vor seinem Tod geschrieben hat, Nie wird es ein Genie geben, das den Maßstab des Tauschwertes je wird identifizieren können, weil immer, wenn ich sage, ich messe mit dem Tauschwert den Tauschwert einer Ware, brauche ich A, ein Tauschwert, B, der darf im Tauschwert nicht variieren, genau wie Metermaß, und C, er muss eine klare Einheit sein. Und woher weiß ich das? Sagt Ricardo selber, und Marx hat das nachher auch nochmal gesagt, wenn ich einen solchen wertinvarianten Tauschwert habe, brauche ich einen zweiten Maßstab des Tauschwerts und einen dritten, ad infinitum im unendlichen Kreis, und man kann suchen und suchen und letztlich finden, weil man ihn voraussetzt. Und deshalb ist die Lastsucht von Marx selber, die A, nach der Genese des Tauschwerts zu fragen und analog B, nach der Verdinglichung, wie es dann seit Lukács geläufig geworden ist, zu sagen, wie wird die übersinnliche Welt, wie wird sie auf die Dinge projiziert, wie kommt man überhaupt dazu, so etwas zu machen? Also man fragt nach dem Fetischcharakter der Ware. Also es geht, wenn ich es nochmal anders betrachte, bei dieser Unterscheidung zwischen dem Gebrauchswert und dem Tauschwert. Also zwischen der gesellschaftlichen Welt, der Tauschwertwelt, ich mache das mal etwas einfacher, aber das macht es, glaube ich, besser, verstehbar, und der Welt des Gebrauchswerts, der Welt der Natur, darum, dass man erstmal Subjekt und Objekt philosophisch gesprochen klar trennt. Und dann hat man zwei Entgegengesetzte und die haben gar keine Beziehung, sie fallen einfach auseinander. Adam Smith hat, der größte Gebrauchswert Wasser hat gar kein Tauschwert, ich kann damit gar nichts antauschen. Und der Diamant hat den größten Tauschwert, aber wozu ist das gut? Also welchen Gebrauchswert hat er? Gar keinen oder kaum einen. So, und die beiden haben miteinander erstmal so gar nichts zu tun, also auch in diesem Beispiel nicht. Das heißt also, wenn die entgegengesetzt werden, ist gar nicht die Frage, woher kommt der Tauschwert, dann müsste man nämlich irgendwie die Beziehung zum Gebrauchswert haben und sagen, das ist vielleicht, wie Marx sagt, eine Abstraktion vom Gebrauchswert, ob das eine Erklärung ist. Ich finde ja eine viel bessere Erklärung hat er in den Grundrissen, in der Einleitung, wo er die Verselbstständigung der Arbeit als Maß des Tauschwertes darstellt, bis zur Arbeit schlechthin. Diese Vermittlung ist überhaupt gar nicht da und dann wird das eine dem anderen entgegengesetzt und vor allen Dingen so, dass die Natur nicht das Herrschende ist, sondern die Vernunft herrscht über die Natur. Die Natur ist Objekt, Gegenstand der Herrschaft und deshalb ist auch der Mensch Gegenstand der Herrschaft und deshalb ist auch die Natur im Menschen Gegenstand seiner menschlichen Vernunft. Wenn der Mensch bei Vernunft ist, ist er psychoanalytisch ausgedrückt Masochist und wird dann, wissen wir, seit Wilhelm Reich und Erich Fromm auf der anderen Seite Sadist. So, also es ist ein völlig masochistischer Charakter, der hier als freies Individuum gefeiert wird. Diese Entgegensetzung ist dadurch, dass man die Welt immer unter der Voraussetzung von Vernunft, gesellschaftlichen Verhältnis, Tauschwert betrachtet, erscheint sie immer schon als Tauschwert. Und deshalb wird das, was zuerst so getrennt wird, dass es völlig auseinander zu fallen scheint, genau deshalb, weil es völlig auseinander scheint, aufeinander projiziert. Und das ist dann der Fetischismus. Man projiziert gewissermaßen den Wert auf die Welt, auf die Dinge. Und es kommt das heraus, dass nach der absoluten Trennung der übersinnlichen Natur und der sinnlichen Natur von Marx benannt wird, der Fetischcharakter der Ware, ein sinnlich-übersinnliches Ding. Dem Ding sieht man es nicht an, das Übersinnliche. die politische Ökonomie bei Adam Smith und bei Ricardo nachher, also zwischen 1776 und 1823, fragt nie danach, weil sie es voraussetzt, wie entsteht der Tauschwert, wo kommt er eigentlich her, wie untersuche ich den, wie kläre ich den auf, sondern man setzt ihn voraus wie eine List der Vernunft als unsichtbare Hand. Man bedient sich einer Metapher, weil es zum Begriff nicht reicht, also weil es per se nicht begreifbar ist, und projiziert es dann auf die Welt der Dinge, und deshalb fragt er nie danach, was ist der Tauschwert, sondern wie messe ich den. Und dann brauche ich einen Maßstab des Tauschwerts, der ist immer schon Tauschwert, weshalb ich den immer nur bestimmen kann, Erwartungsmaß und Erwartungsmaß und so weiter. Und dann entsteht diese Projektion der gesellschaftlichen Welt auf die Welt der Natur, und man hat dann paradox ausgedrückt, das ist wirklich sowas wie die Dialektik der Aufklärung, der Umschlag der Vernunft in einen neuen Mythos, in einen neuen Fetisch. Man hat so etwas Paradoxes wie ein gesellschaftliches Naturgesetz. Und zwar genau deshalb, weil man Gesellschaft und Natur allzu stark getrennt hat, einander entgegengesetzt hat, fallen sie dann wieder abstrakt zusammen. Dasselbe nochmal skizziert, analog bei Immanuel Kant in seiner Moralphilosophie. Es ist absolut analog. Man kann sich das auch vorstellen, also wenn man es für plausibel hält, dass jede Theorie ihrer Zeit in Gedanken erfasst ist, dann muss es auch dasselbe sein. Adam Smith ist 1723 geboren und Immanuel Kant 1724. Und Adam Smith ist 1790 gestorben und Immanuel Kant ist 17 älter geworden, 1804. Also es ist absolut dieselbe Zeit. Es ist dasselbe nachher wie David Ricardo und Hegel. Die sind auch nahezu zur selben Zeit geboren und fast zur selben Zeit gestorben. Ricardo ein bisschen früher, dafür war er reicher. Was hat Kant mit dem Liberalismus zu tun? Wenn man auf den jungen Karl Marx guckt und eine berühmte Bestimmung oder Würdigung der kantischen Philosophie nimmt, dann hat er mal gesagt, in Rücksicht auf die deutsche Gegenaufklärung der deutschen historischen Rechtsschule Friedrich Karl von Savigny, das sei diese deutsche historische Rechtsschule, das sei die deutsche Theorie des französischen Ancien Regime, und die kantische Philosophie sei die Philosophie ins Deutsche übertragen der französischen Revolution. So ähnlich hat Hegel das auch gewürdigt, schon völlig zuvor, und hat gewürdigt und auch kritisiert, die kantische Philosophie sei die methodisch gemachte Aufklärung. Und zwar in der Weise ist das hier benannt worden, dass das, was Kant schreibt, immer so etwas ist wie eine Kritik an der vorherigen Metaphysik, also an der Vorstellung, die Welteinheit sei in Gott vorhanden und man könnte Gott erkennen. Es gibt dann, Adorno hat es mal vorgemacht, da geht es um den sogenannten ontologischen Gottesbeweis, dass man bis dahin gedacht hat, bei Descartes 1644 dargestellt, man könnte aus der Idee Gottes sein Dasein beweisen, und Kant beweist, dass das nicht geht, und deshalb könnte man zur Wahrheit nie kommen. Er sagt aber nicht, dass die Wahrheit eine unsinnige Vorstellung ist, sondern ein regulatives Prinzip aller Erkenntnis, dessen wir uns nur anhaschig machen können, ins Unendliche diesen anzunähern, ohne es je zu erreichen. Dieser letzte Punkt ist bei Kant durchgängig, also nicht nur da. Also wir haben eine Idee, die ist regulativ. Unter dem Gesichtspunkt betrachten wir die Welt, nach dem Prinzip handeln wir. Wir verwirklichen es aber nie, weil die letzte Verwirklichung nur möglich wäre, wären wir Gott. Deshalb ist Kant ein regulatives Prinzip in der Erkenntnistheorie und ein entsprechendes Postulat in der Kritik der praktischen Vernunft. Und was die Kritik daran betrifft, die drei Hauptschriften von Kant heißen ja Kritik, es ist auch ganz interessant, man muss die Fußnoten lesen. Da schreibt er in einer Fußnote, das ist auch interessant, dass er das in eine Fußnote setzt. Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muss. Religion durch ihre Heiligkeit und Gesetzgebung durch ihre Majestät wollen sich gemeiniglich der Kritik entziehen. Aber alsdann erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können. Also was ist Aufklärung, freie und öffentliche Prüfung? Es geht öffentlich wegen der Volonté générale, bei Kant heißt das kategorische Imperativ. Und dieser kategorische Imperativ, den gibt es bei Kant in verschiedenen Versionen. In der Kritik der praktischen Vernunft heißt es, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Anders ausgedrückt, das Prinzip des allgemeinen Willens, nachdem ich verschiedene Willenshandlungen habe oder verschiedenes will, dieses Grundprinzip, was dahinter steht, soll sich verhalten im Bereich der Politik, wie, ich drücke es mal modern aus, die Verfassung zur Gesetzgebung. Also es soll der allgemeine, das Prinzip des einzelnen Willens, soll der allgemeine Wille sein. Und dies nennt Kant, weil es um ein Sollen geht, um die Frage, was soll ich tun, ein Sittengesetz oder ein moralisches Gesetz. Das heißt, er gibt keine Antwort, was ich positiv tun soll, sondern es geht um die Form, ich soll so handeln, dass mein einzelner Wille verallgemeinerbar sei. Und deshalb befiehlt mir, weil ich keinen besonderen Willen im Gegensatz zum Allgemeinen, sondern nur mit dem allgemeinen Willen verschmelzen soll und ich meine Besonderheit darin verliere, befiehlt mir der kategorische Imperativ. Deshalb heißt er kategorisch, er ist unbedingt, man kann dahinter nicht zurückfragen, er ist vorhanden und befiehlt und muss durchgesetzt werden im Inneren und nach außen durch Pflicht. Ich werde frei durch Pflicht, frei durch Selbstunterdrückung. Diese bürgerliche Freiheit ist immer repressiv. Und alles individuell Besondere ist darin ausgedrückt. Das heißt also, der Wille soll nicht bestimmt werden durch den Inhalt, was ich will, sondern durch die Form, durch die Vernunft. In diesem Sinne also besteht die Freiheit darin, dass der Mensch, der dem allgemeinen Willen folgt, durch Pflicht sich selbst unterdrückt, seine eigenen körperlichen Triebe, seine eigene Natur beherrscht, und zwar soweit es irgendwie geht. Und wenn es je dazu käme, dass seine innere Naturbeherrschung absolut würde, dann wäre er ein Gott, aber dann wäre er ein übersinnliches Wesen, und so ist er gewissermaßen ein sinnliches, körperliches Wesen und übersinnliches Wesen, zugleich vernünftig und ein Triebwesen und nichts anderes. Das heißt, das, was hier gefordert wird, ist das Aufgehen des Einzelnen in einem allgemeinen Willen. Und der herrscht, so, als sei er eine mir entfremdete Natur, weshalb Kant sagt, es ist eine übersinnliche zweite Natur. Und das muss man, wenn man Kant liest, weil die Formulierung nicht so ganz oft vorkommt, wissen. Und da gibt es immer eine Formulierung, mit der, wenn man Kant nicht kennt, man gar nichts anfangen kann. Die Natur hat gewollt. Wie nennt man die Natur? Die übersinnliche Natur ist es. Die zweite Natur. Und das hat mit dem, mit einer objektiven Natur, mit einer sinnlichen Natur einfach so gar nichts zu tun. Und diese Natur zum Beispiel, also dieser allgemeine Wille, die Vernunft, die vorausgesetzt wird, schreibt er, hat gewollt, dass der Mensch alles, was über die mechanische Anordnung seines Daseins geht, gänzlich aus sich herausbringe, und so weiter. Und dass er dann durch eigene Vernunft selber schafft. Also wenn man es paradox ausdrückt, ist es so etwas wie eine transzendentale Vernunft, die macht, dass der Mensch vernünftig wird, Kraft eigener Vernunft. Und das ist natürlich nicht mehr seine eigene Vernunft, sondern sie ist durch eine Vernunft, durch die übersinnliche Natur erst gemacht und soll dann sich durchsetzen. Damit sie sich durchsetzt, wird jetzt gesagt, wir haben im Menschen eine Zwietracht. Vernunft gegen die Natur. Das übersetzt ins Äußere, wenn der Mensch seinen Naturtrieben folgt, folgt er seinem Privatinteresse. Folgt er der Vernunft, folgt er seinem gesellschaftlichen Interesse. Das heißt, man hat hier diese innere Entzweiung als äußere Entzweiung von Individuum und Gesellschaft und Individuen gegeneinander. Und sie kämpfen jetzt gegeneinander und versuchen jetzt ihre Privatinteressen durchzusetzen, und Kant formuliert es genauso, wie Adam Smith das auch macht. Jeder hat nur von Eigenliebe getrieben seinen eigenen Vorteil im Kopf, aber ohne es zu wissen und zu wollen, bewusstlos wird das allgemeine Interesse durchgesetzt. Es gibt bei Adam Smith auch noch sowas, das leuchtet jedem sofort an. Wenn ich zum Bäcker gehe und sage, ich habe Hunger, nützt es gar nichts. Wenn ich ihm sage, von mir bekommst du 3 Euro für ein Brot, ist er interessiert. So. Man muss also an die Eigenliebe und nicht an die Menschlichkeit appellieren. Und dann setzt sich, hoffen die Liberalen, es durch. Nun ist die Frage, also wie setzt sich die Vernunft durch, zu der wir nie ganz kommen, weil wir sinnliche Wesen sind, wie setzt sich diese Herrschaft der Vernunft durch? Und dann lese ich nochmal Kant vor, der Mensch soll ja nun sich selbst unterdrücken, er soll also psychoanalytisch gesprochen Masochist werden. Wie setzt sich dies durch? Wie setzt sich eine bürgerliche Gesellschaft durch, in der die Vernunft herrscht? Was bei Kant in dem kleinen Geschichtsphilosophie-Aufsatz, dieses Problem ist zugleich das schwerste und das, welches von der Menschengattung am spätesten aufgelöst wird. Die Schwierigkeit ist diese: Der Mensch ist ein Tier, nämlich als Sinnwesen, dass, wenn es unter anderem seiner Gattung liegt, ein Herren nötig hat. Er soll sich ja unterdrücken und deshalb muss er auch unterdrückt werden. Denn er missbraucht gewiss seine Freiheit in Ansehung anderer seinesgleichen und so weiter. Er bedarf also eines Herren, der ihm den eigenen Willen breche. Nur durch das Brechen des eigenen Willens, also durch die völlige Unterdrückung der eigenen Natur, setzt sich die Vernunft als zweite übersinnliche Natur durch. Und beide sind gegeneinander und die eine herrscht, und zwar so, dass es nicht nur einer Beherrschung der äußeren, sondern vor allen Dingen einer inneren Natur bedarf. Der eigene Wille soll gebrochen werden, bis er am Ende eigentlich liquidiert ist, und dann ist der Mensch frei. Das ist die Vorstellung. Das heißt, der eigene Mensch soll gewissermaßen zur Personifikation der Vernunft werden. Er könnte vielleicht Gottes ebenbildlich werden, hätte er bloß keine eigene Natur. Und das ist dieselbe Projektion auf das bürgerliche Individuum, die in politische Ökonomie den Tauschwert auf den Gebrauchswert projiziert und so weiter. Nun gibt es auf diese liberalen Vorstellung relativ schnell Kritik, und zwar naheliegend. Die eine Kritik ist die an der politischen Ökonomie und deren Verwirklichung. Diese politische Ökonomie ist fabelhaft in ihren Utopien und dem utopischen Gehalt als Ideologie. Also im Äquivalententauschwaren und Geld sind gleich, die Menschen, die tauschen, sind gleich, weil sie gleich sind, herrscht keiner über den anderen, sie sind frei, jeder bekommt Reichtum nur so weit, wie er selbst arbeitet, der andere nur in dem Bereich arbeitsteilig produzieren, wo sie besonders produktiv sind, und alle machen das und dann tauschen sie gleich und gleich, wobei niemand verliert, ergibt sich ein Wohlstand der Nation, und dann gibt es bei Adam Smith. Ganz zu Anfang, später hat er das anders gesehen in seinem Buch, noch die Formulierung, ein allgemeiner Überfluss breitet sich wie von selbst über alle Klassen der Gesellschaft aus. Nachher sagt er, der Arbeitslohn ist der niedrigste mit der allgemeinen Menschlichkeit noch geradezu vertreten. Und was menschlich vertretbar ist, wirkt er so aus, dem Arbeiter sterben immer von 4 Kindern 2, Kindersterblichkeit 50%, gucken wir mal heute auf die Welt, wo das der Fall ist und was man ungefähr, was Adam Smith so für menschlich noch gehalten hat. Oder es gibt eine andere schöne Formulierung, auch sehr realitätsgerecht, dass die von freien Menschen verrichtete Arbeit letzten Endes billiger sei als die von Sklaven. Es hat natürlich für die Befreiung des Individuums Eintritt und auch für die Befreiung der nordamerikanischen Kolonien und so. Also die Utopie ist großartig, aber der Umschlag dieser Utopie, dass der Wohlstand der Nation, der dort im Buch 1, Kapitel 1, so der allgemeine Überfluss über alle Klassen der Gesellschaft, ziemlich schnell umschlägt, Kapitel 8, man braucht gar nicht lange, 120, 130 Seiten, dann ist die Rede von den arbeitenden Armen, und der wehrtheoretischen Begründung, warum dies die Arbeit in diesem Sinne, der Wert der wahren Arbeitskraft, invariant und kleinste Einheit ist. Nämlich man misst den Wohlstand der Nation durch den Wert dieser Arbeitskraft, das heißt durch die arbeitenden Armen, die Working Poor, die Berühmten. Und dieses Verhältnis, dieser Umschlag der Utopie, dieses Versprechens auf das Wealth of Nations in die Working Poor. Das ist der eine Skandal. Der andere Skandal ist der, den Hegel und andere Zeitgenossen im Bereich der Politik beobachten. die großartige Utopie der Menschenrechte, 1789, auch wieder Freiheit, Gleichheit und dann statt Wohlstand der Nation der ewige Friede, also eine fabelhafte Formulierung für eine Utopie von Kant. Dies alles vorausgesetzt, und dann sagt Hegel um 1820 vermutlich in seiner Kant-Vorlesung, diese vorausgesetzte Vernunft ist selbstbewusstlose Vernunft, ein Dogma. Man ersetzt ein altes nur durch ein neues Dogma. Und Dogmen drückt er aus, Abstraktionen in der Wirklichkeit geltend machen, statt er da in der Kant-Vorlesung als Wirklichkeit zerstören. Und dieser Dogmatismus, dem folgt an die Hand gegeben, statt erweitert, wurde fürchterlich. Was er damit beschreibt, ist in seiner Geschichtsphilosophie nochmal der Verlauf der Französischen Revolution und der Umschlag von der Freiheitsutopie und der Utopie ewigen Friedens, der Utopie der Volonté Générale, der Republik, in das Blutbad der jakobinischen Epoche. Das ist das, was die Zeitgenossen interessiert. Also wie ist das möglich, diese großartigen Utopien 1789 und 1792, 94, dieses Blutblatt und nachher dann die napoleonischen Kriege und dann dieser Zirkellauf ist in Frankreich besonders aufgenommen worden. Revolution, Blutblatt, Restauration, neue Revolution, neue Restauration. Das heißt, es gibt hier die Kritik der Französischen Revolution von Hegel und es gibt die von Comte und es gibt noch die deutsche Gegenaufklärung von Savigny, den ich vorhin genannt habe. Und was die Politikökonomie betrifft, sind es die Frühsozialisten, ob man Robert Owen nimmt oder man nimmt die Darstellung der Lage der arbeitenden Klasse, also wirklich ein Klassiker, finde ich ausgezeichnet zu lesen, außerordentlich eindrucksvoll, auch nach 150 Jahren von Engels, die Lage der arbeitenden Klasse in England. Das sind diese Umschläge, Vernunft in Mythologie, Freiheit in Gewalt, die Reproduktion der Gewalt und zwar in einer Form, in dem die Gesellschaft scheinbar entmythologisiert wird, hat man einen neuen Mythos des wahren Fetisch, einen neuen Mythos der Vernunft. Die Vernunft wird vergöttert in der Französischen Revolution genau dann, als die Köpfe rollen. Interessant ist dann Auguste Comte. Und da hat man eine Naturwissenschaft von allen. Und zwar ist Comte kein Gegner der Französischen Revolution, sondern von ihm gibt es das berühmte Drei-Stalin-Gesetz. Und das ist gewissermaßen die Französische Revolution, vorher, inmitten und nachher. Vorher ist es das Ancien Regime und selbst nennt er das theologische Stadium der Gesellschaft. Da spricht er nicht von Ancien Regime, also so empirisch macht das nicht, wie ich das eben gemacht habe. Und im theologischen Stadium, sagt er, sucht die Erkenntnis, die menschliche Erkenntnis nach absoluten Einsichten in die göttliche Schöpfung. Politisch heißt das, dass die absoluten Monarchen ihre Legitimation auf Gott zurückführen. Und das ist seit die Epoche einer Ordnung ohne Fortschritt. Man bereichert sich durch Krieg, durch Eroberung und sonst gar nichts, durch das Schwert. Hobbes, Schwert und Bischofsstab, Glaube und Krieg. Dann kommt das Stadium, sagt er, der Metaphysik, das zweite Stadium. Und dies sei das Stadium der Kritik. Sagt Auguste Comte, denken die meisten von uns, Kritik ist nur destruktiv und negativ. So wird es von ihm dargestellt. Das ist das Stadium, vorher hat man Ordnung ohne Fortschritt und jetzt gibt es Fortschritt ohne Ordnung. Die Epoche der Revolution würdigt er als notwendig, um das alte Regime zu stürzen, aber als mangelhaft, weil es nur Fortschritt ohne Ordnung ist. Das heißt, dies sei das Stadium der Kritik, haben wir vorhin vorgelesen, bei Kant, das Stadium der allgemeinen öffentlichen Diskussion, also Bildung der Volonté générale. Und an die Stelle der Gotteserkenntnis tritt jetzt die Verehrung des höchsten Wesens, die Vernunft. Gottähnlich herrschend. Und dann kommt das dritte Stadium, und da sagt er, jetzt geht es nicht darum, zum Ancien Regime zurückzukehren, sondern über die französische Revolution, über das metaphysische Stadium hinauszugehen und deren Verdienst zu retten, nämlich dass das alte Regime zerstört ist. Worum es jetzt geht, ist die französische Revolution dadurch zu retten, dass man eine Ordnung schafft, die Ordnung mit Fortschritt ist. Erst nur Ordnung, dann nur Fortschritt und jetzt Ordnung und Fortschritt. Die brasilianische Nationalflagge hat das aufgenommen. Und in vielen anderen Ländern ist das auch aufgenommen worden, von Mexiko bis zur Türkei, hat man Anhänger um 1900 von Comte. Ist also sehr folgenreich gewesen. Und dieses Stadium nennt er das Stadium einer technischen Beherrschung der Natur und der Gesellschaft. Das heißt, man hat kein Stadium mehr der Menschenrechte, der Bildung eines vernünftigen allgemeinen Willens, kein Stadium der Republik, sondern in dieser Politik, die hier herrscht, hat man eine Technokratie. Es sind Techniker, die die Gesellschaft technisch beherrschen, wie die Ingenieure die Natur technisch beherrschen. Und deshalb nennt er die Soziologie eine Naturwissenschaft. Und da gibt es ein zweites Gesetz von Herrn Comte, das sogenannte enzyklopädische Gesetz. Das enzyklopädische Gesetz heißt so, weil die französische Revolution eingeleitet wurde von den Enzyklopädisten. Ab ungefähr 1750 haben die damals führenden französischen Philosophen an dieser Enzyklopädie gearbeitet, außerordentlich umfangreich, einige 10 Bände. Bei Auguste Comte ist das schlicht, also geradezu eine intellektuelle Unterforderung, weil es so leicht ist. Also Sie können das mal nachlesen, dass die beiden Gesetze, die ich genannt habe, am kürzesten in seiner Rede über den Geist des Positivismus 1844. Das Rastanien-Gesetz ist noch umfangreicher dargestellt, das enzyklopädische Gesetz, und das geht schlicht so. Alle Wissenschaft ist mathematische Naturwissenschaft. An oberster Stelle ist es ein Gesetz über die Einteilung der Wissenschaft und steht die Mathematik. Darauf folgt die Astronomie, insbesondere darauf folgt die Physik im Allgemeinen in der Form der Chemie. Dann kommt die Biologie als die Wissenschaft nicht vom lebenden Organismus schlechthin, sondern vom Individuum. Und daraufhin kommt die soziale Physik, die Soziologie. Und die ist eine Naturwissenschaft der Gesellschaft. Und die Soziologie anwenden heißt politisch, sie in Technokratie umsetzen, das heißt in die technische Beherrschung der Gesellschaftsnatur, sowie die Naturwissenschaften die technische Anwendung der äußeren Naturbeherrschung erlauben. Es ist eine Logik, und die Logik beschreibt er so, dass er sagt, in der alten Metaphysik hatten wir Aufklärung. In der neuen Soziologie haben wir Erklärung aus dem immer gleichen, immer wenn x, dann y. Also wir haben y und fragen uns nach der Ursache x, das ist die Erklärung. dann haben wir statt der Utopie die Prognose. Das heißt, wir können aus immer wenn x folgen, wir haben die Ursache und können daraus die Prognose y einladen. Und dann haben wir statt Praxis Technik. Das heißt, wir können sagen, ich möchte y haben, das ist mein Zweck, und frage nach dem Mittel x. Das heißt, wir haben keine moralische, weltverändernde Praxis, sondern eine die Welt technisch beherrschende. Das heißt, auch ihre Strukturen reproduzierende Technik. Und in diesem Sinne ist die Soziologie eine Naturwissenschaft wie die Biologie und die Chemie und die Astronomie und Anwendung der Mathematik. Das heißt, ich lerne die gesellschaftliche Welt wie die Welt der Natur durch Berechnung technisch zu beherrschen und zu unterjochen. Und Freiheit kommt da nicht vor und Gleichheit kommt da nicht vor und ewiger Friede kommt da nicht vor und der Wohlstand der Nation kommt da schon gar nicht vor und so weiter. Ist ein Abschied von allen Menschenrechten und vor allen Dingen von der Idee der Vernunft. Diese Welt, die technisch beherrscht wird, ist strukturell immer gleich und unveränderlich und es ist Schluss. Deshalb ist die Soziologie von vornherein, Adorno hat mal sehr treffend gesagt, eine Wissenschaft von der Gesellschaft, das ist ja ein Kunstwort, Logos der Societas, eine Wissenschaft von der Gesellschaft, die von vornherein keinen Begriff von der Gesellschaft hat, den sie nur hätte, wenn man die Gesellschaft in irgendeiner Weise immanent, transzendierend betrachten könnte. Also ohne Utopie kann man eine Theorie der Gesellschaft nicht machen, setze ich sie voraus und sage, es ist das immer Gleiche, es ist dasselbe, als wenn ich sage, es ist unerschreibbar. Ich kann Verhältnisse nur erkennen unter der Voraussetzung der logischen Struktur, die wir haben. Der Wert, heißt es im Kapital bei Karl Marx, verwandle sich in ein automatisches Subjekt. Die Bewegung, worin er Mehrwert zusetzt, ist seine eigene Bewegung, seine Verwertung, also Selbstverwertung. Er hat die okkulte Qualität erhalten, Wert zu setzen, weil er Wert ist. Er wirft lebendige Junge oder legt wenigstens goldene Eier. Wenn Marx mit diesen Worten die allgemeine Formel des Kapitals präsentiert, von Geld über Ware zu mehr Geld, geschieht es nicht ohne Ironie. In deren Zentrum steht das automatische Subjekt, ein Oxymoron, eine sich selbst widersprechende Formulierung, ähnlich etwa der Bezeichnung von Hobbes für den Staat. Sterblicher Gott. Damit soll zunächst das Widersinnige ausgedrückt werden, wie es der Logik, die auf dem Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch beruht, nicht einleuchten will. Entweder Automat oder Subjekt. Entweder es ist gerechter Tausch oder es ist heimlicher Betrug. Doch auch die dialektische Methode, die den Widerspruch hereinnimmt und auf die Marx schließlich setzt, um den heimlichen Betrug im gerechten Tausch aufzudecken, löst es im Grunde nicht auf, sondern bestätigt es nur immer wieder auf jeder neuen Ebene der Analyse. Bis hin zu den verrückten Formen auf dem Finanzmarkt, wo zum Beispiel Schulden als Waren erscheinen. Denn wie könnte Betrug, der doch Subjektivität voraussetzt, automatisch sein? Wie ein Automat betrügerisch? Der Betrüger mag sich ans Betrügen gewöhnt haben, aber das ist wiederum etwas Subjektives. Und doch werde der Lohnarbeiter, so möchte Marx beweisen, um einen Teil seiner Arbeit betrogen. Das Problem liegt in der Form, in der Arbeit überhaupt getauscht werden kann. Die Unbegreiflichkeit ist dabei keineswegs in der bloßen Verselbstständigung des Vorgangs zu sehen, in der Autonomie des Verwertungsprozesses. Autonom ist auch ein lernfähiger Apparat, ein sich aus sich selbst heraus bewegender Roboter. Was er aber nicht ist, frei wie der Mensch, der ihn konstruiert hat. Darum kann er seinerseits auch keinen Menschen konstruieren. Diese Freiheit benennt, wie implizit auch immer, eine Sache, die jeder Autonomie vorangeht und ohne die sie, als wie immer bestimmte Autonomie, gar nicht erst in die Welt treten kann. So gesehen könnte man das automatische Subjekt, die Selbstverwertung des Werts, als einen gesamtgesellschaftlichen Roboter bezeichnen, der sich gegenüber den Individuen, die ihm doch Kraft ihrer Freiheit seine eigenste Autonomie verliehen haben, verselbstständigt hat, wie die Maschinen in diversen Science-Fiction-Szenarien. Der Unterschied ist jedoch nicht nur, dass es ein einziger allumfassender Mechanismus ist, sondern dass er als solcher allein in den Köpfen der Menschen vorhanden ist. Denn der Wert, dessen Selbstverwertung als automatisches Subjekt bezeichnet wird, besteht, wie Marx hervorhebt, aus keinem einzigen Atom Naturstoff. Deshalb auch ist hier von Subjekt und nicht etwa von einer automatischen Maschine die Rede. Es geht ums Bewusstsein. Darum, dass die Individuen die Existenz des Werts wie selbstverständlich hinnehmen und sich für sie engagieren. In dieser Hinsicht dem Glauben an Gott vergleichbar, nur dass dieser liebe Gott eben ein Automatismus ist und im Kern auf einem einzigen Prinzip beruht, der für die Produktion der jeweiligen Ware gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, die durch den Konkurrenzkampf im Tausch ermittelt, also messbar wird. In ökonomischem Jargon der Produktivität. Vom isolierten Individuum aus betrachtet, ist der Glaube an diesen Gott mehr als verständlich. Es würde untergehen, wenn es nicht akzeptierte, was die anderen akzeptieren. Allerdings nicht untergehen, wie im vorkapitalistischen Gemeinwesen oder in der islamischen Scharia-Gemeinschaft, die sich nicht zufällig dort etablieren kann, wo Konkurrenz und Produktivität so gut wie keine Rolle spielt, wie also dort die Individuen gewöhnlich untergehen, die Gott einfach lauthals leugnen oder sich sonst wie zur Wehr setzen und hingerichtet oder versklavt werden, sondern eben automatisch untergehen, indem es nicht mehr die Mittel sich beschaffen kann, die es für sein Überleben benötigt. Und erst wenn es sich dabei an gewissen Voraussetzungen des automatischen Subjekts, also etwa den Eigentumsverhältnissen, vergreift, hat es den Einsatz von Gewalt in Form der Hüter des Gesetzes zu gewärtigen. Sobald das Individuum jedoch Gesellschaft und sich selbst als Gesellschaftliches zu denken versucht, also von seinem Zusammenhang mit den anderen ausgeht, steht es allemal vor dem automatischen Subjekt. Davor, dass dieser Zwang, den es erfährt und dem es bei Strafe des Untergangs Rechnung tragen muss, stumm ist. Dass er nicht von der Natur oder von einzelnen Personen ausgeht, sondern gewissermaßen einer zweiten Natur angehört, die sich welcher Person auch immer, ob Unternehmer oder Lohnarbeiter, nur als Mittel bedient, um jene goldenen Eier zu legen, die dann freilich größtenteils der Unternehmer einsackt. Dass diese zweite Natur aber ihre Existenz dem Umstand verdankt, dass die Individuen sie täglich bejahen, indem sie sich allein durch sie hindurch wechselseitig als Menschen anerkennen. Flüchtlinge aus Ländern ohne Produktivität, die woanders bessere Überlebenschancen suchen, gelten nicht als Teil dieser zweiten Natur. Der Subjektbegriff hält genau das fest, dass die Menschen, solange es Herrschaft gibt, frei und nicht frei in eins sind. Dass niemand den Gegensatz, sich zugleich als isoliertes Einzelnes und gesellschaftlich Allgemeines zu denken, los wird. Dass dieser Gegensatz eben nicht nur das Objekt, sondern die Formen der Erkenntnis betrifft, in denen es erfasst zu werden vermag. Darum auch wehrt sich gleichsam etwas im Begriff selber dagegen, in die Mehrzahl gesetzt zu werden. Als ob der Einzelne sich immer dessen bewusst bleiben solle, dass er in den Formen seines Bewusstseins ein Allgemeines besitzt oder von einem Allgemeinen besessen wird, so wenig er auch wissen mag, woher sie kommen. So wenig er auch zugeben möchte, dass er immer zugleich auch selbst dafür verantwortlich ist, in ihnen zu denken. Ist hingegen von Subjekten die Rede, klingt es nicht zufällig nach der Art und Weise, wie die Obrigkeit oder ein Polizeibeamter von Untertanen bzw. Bürgern spricht, die verdächtigen Subjekte. Die Marxisten haben sich dieser Probleme einfach entledigt, indem sie die verdächtigsten dieser Subjekte in ein revolutionäres Subjekt umdefinierten. Ihren linken, scheinbar undogmatischen Nachfolgern ging es zwar verloren, aber sie geben die Suche nach einem neuen nicht auf. Die Völker der dritten Welt, die neuen sozialen Bewegungen, Occupy, We are the 99%. Man denkt das Individuum immer schon als ein im Kollektiv des revolutionären Subjekts aufgelöstes. Ideologiekritik ist gegen solche Romantik umso mehr gewappnet, als sie sich auf das automatische Subjekt als rein Negatives berufen kann. We are the 100%. Und doch droht ihr gerade in dieser Berufung Amnesie. Es ist, als sei in der jederzeitigen Verfügbarkeit des Marx-Zitates die Verantwortung dafür verdrängt und vergessen, dass das automatische Subjekt ohne die tagtäglichen Leistungen und Unterlassungen der Individuen nicht sein könnte. Andererseits, Um das Kapital abschaffen wollen zu können, muss man nicht Marx rezipiert haben. Es genügt zu verstehen, dass unter den Bedingungen des Kapitals Hunger kein Grund für Produktion ist. Und das weiß jeder. Jeder weiß aber auch, dass unter den Bedingungen des Kapitals immer noch Schlimmeres als diese Bedingungen drohen und diese Drohung selbst noch zu seinen Bedingungen gehört. Dass die Krise dem Kapital innewohnt und der Ausnahmezustand dem Staat. Und hier wird der Abgrund erst vollends sichtbar, den die Ironie im marxischen Begriff des automatischen Subjekts enthält, indem sie einen für die Verwertung idealen Zustand ausmalt, den es realiter gar nicht geben kann. Der in jeder Ware vorhandene Gegensatz von Gebrauchswert und Wert, der bedeutet, dass besondere konkrete Arbeit nur als abstrakt allgemeine Arbeit gilt, liegt zwar der Automatik der Verwertung zugrunde, weil nur durch ihn es überhaupt möglich ist, dass die im Tausch ermittelte Zeit, die zur Produktion der Ware notwendig ist, zum obersten Prinzip gesellschaftlicher Synthesis wird. Mit diesem Gegensatz ist aber zugleich die Möglichkeit gegeben, dass der Wert sich nicht mehr verwertet. Die okkulte Qualität verliert Wert zu setzen und also keine goldenen Eier mehr legt. Sobald nämlich die Ware sich nicht länger automatisch in Geld zurückverwandelt, Produktions- und Konsumptionskraft der Gesellschaft auseinanderfallen. In diesem Zerfallsprozess löst sich in letzter Instanz auch die Einheit des Souveräns auf, der den Zusammenhang der Verwertung zu sichern eigentlich berufen ist. Der Hobbesche Gott ist eben sterblich. Das Subjekt vermag dann Einheit scheinbar nur noch in einem Wahn zu finden, der unmittelbar auf solche Zerfallstendenzen reagiert, die immer auch im Zustand funktionierender Verwertung spürbar bleiben und die Drohung der Krise personifiziert. Die vollendete Gestalt dieses Wahns ist die pathische Projektion, die auf die Juden zielt. Und sie kommt insofern bei Martin Heidegger, dem konsequentesten deutschen Ideologen, in ihrer ganzen Symptomatik zum Ausdruck, als er die von ihm wie von allen Antisemiten fantasierte Menschentümlichkeit der Juden nicht mit irgendwelchen physischen Rassemerkmalen biologistisch umschreibt, sondern gleichsam metaphysisch als Rechenhaftigkeit definiert. Den Juden wird, wenn das automatische Subjekt nicht mehr zu funktionieren droht, dessen Prinzip zugeschrieben. Das Messen des Nichtmessbaren, der Gegensatz von Gebrauchswert und Wert, von konkreter und abstrakter Arbeit, als die von den Juden betriebene Entwurzelung alles Seienden aus dem Sein. Obwohl die Bezeichnung als Wahn es nahezulegen scheint, es gibt für dieses Pathische im Projizieren immer nur eine notwendige, aber keine hinreichende Begründung. Vermutlich zögerten Adorno und Horkheimer gerade deshalb, es einfach pathologisch zu nennen, und prägten lieber das ungewöhnliche Wort pathisch. Die Krisenhaftigkeit des Kapitals bringt den Judenhass hervor, aber warum ein Einzelner Antisemit wird, ist mit dieser allgemeinen Notwendigkeit nicht hinreichend erklärbar. Denn der Antisemit wählt den Wahn, und diese Wahl ist eben etwas anderes, als das automatische Subjekt bloß hinzunehmen, um selbst zu überleben, wenngleich sie darauf beruht. Es ist eine Mimesis an die Geistesgestörtheit, eine Mimesis, die aber schon darin zu erkennen gibt, wie wenig sie selbst einer Krankheit im eigentlichen Sinn entsprungen ist. Dass alle, die von diesem selbstgewählten Wahn getrieben werden, immer nur denselben Feind imaginieren und eben darum zu einer Gemeinschaft, sei es die Volksgemeinschaft der Nazis oder die Glaubensgemeinschaft der Dschihadisten, verschmelzen können, die jedem wirklich Geistesgestörten verschlossen bleibt. Der Antisemit hat mit seiner Mimesis an den Wahnsinn insofern das Unabänderliche aus Angst vor seiner Freiheit gewählt, als dieses Unabänderliche die Einheit eines Unwahren ist, die sich anders als durch Weltverschwörungsdenken nicht mehr herstellen lässt. Unabänderliche, echte und totale Feindschaft, mit den Worten von Carl Schmitt. Warum diese Wahl erfolgt, dafür bieten Psychoanalyse und Ideologiekritik alle notwendigen Erklärungsmöglichkeiten. Aber dass sie wirklich erfolgt, vermag dadurch im Einzelnen so wenig begreifbar zu werden, wie im Allgemeinen das automatische Subjekt durch die Kritik der politischen Ökonomie. Und damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute tatsächlich Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Was hat der ideologische Staubsauger heute gesaugt? Unsichtbare Hand, zweite Natur, automatisches Subjekt. Zuerst haben wir einen über anderthalbstündigen Vortrag gehört von Gerhard Stapelfeld zum Begriff der Natur in der Epoche des Liberalismus. Diesen Vortrag hat er 2013 gehalten in Jena. Und das Ganze haben wir in der letzten halben Stunde, in den letzten 20 Minuten abgerundet mit einem kürzeren Traktat von Gerhard Scheidt von 2015. Sehr kompakt mit dem Titel Das automatische Subjekt und der Wahn der Subjekte.